Rufus frisst Knete. Ar hätte Ops. Rufus hat Knete. Hätte Petete. Sauerkraut mit Knete. Das ist keine Knete. Er zockt gerade Half-Life 2 Deadmarsch. Er hat gerade jemanden das Gehirn weggeschossen, Bro. Ette, bitte Rufus, knallt deine Gegner mit Knete weg! What the hell? What the hell?